Ich saß in meinem Büro. Es war ein höllisch heißer Tag und die Klimaanlage ging nicht mehr. Eine Fliege krabbelte über die Schreibtischplatte. Ich machte den Arm lang und schickte sie mit der flachen Hand ins Jenseits. Als ich mir die Hand am rechten Hosenbein abwischte, klopfte es an der Tür. Herein? Also ich will es mal so sagen, es war einfach nicht fair. Ihr Kleid spannte so stark, dass es fast aus den Nähten platzte. Ein paar Schokomals zu viel. Und sie ging auf Absätzen, die so hoch waren, dass sie wie kleine Stelzen aussahen. Mit ihrem gloriosen fleischlichen Ballast stolzierte sie durchs Zimmer, das einem schwindelig wurde. Nehmen Sie Platz. Sie parkte ihren Körper und schlug die Beine übereinander. Mir fielen fast die Augen raus. Starren Sie mich nicht so an. Ist nichts, was Sie nicht schon gesehen haben. Da irren Sie sich. Darf ich Ihren Namen erfahren? Lady Death. Lady Death. Sind Sie beim Zirkus, beim Film? Kommen Sie mir nicht auf die komische Tour. Ich versuche mir nur ein Bild zu machen. Ich verlor irgendwie den Faden. Mein Blick wanderte an ihren Beinen hoch. Für Beine hatte ich schon immer eine Schwäche. Es war das Erste, was ich gesehen hatte, als ich geboren wurde. Aber damals versuchte ich rauszukommen. Seither arbeitete ich in die andere Richtung. Mit mäßigem Erfolg. Hey, wachen Sie auf. Lesen Sie Céline? Céline? Ja, den größten Schriftsteller Frankreichs. Ich will ihn haben. Céline ist tot. Ist er nicht, er lebt noch. Wo? In Hollywood. Ich höre, er kreuzt ab und zu in der Buchhandlung von Red Koldowski auf. Dann können Sie ihn doch selber finden. Nein, ich muss erst wissen, ob es wirklich Céline ist. Ich muss ganz sicher sein. Aber wieso kommen Sie da zu mir? In der Stadt gibt's 100 Privatdetektive. John Barton hat sie empfohlen. Barton. Tja, passen Sie auf, ich bräuchte zunächst mal einen Vorschuss. Selbstverständlich. Was nehmen Sie? $6 die Stunde. Sie zückte ihr Scheckheft, kritzelte was, riss den Scheck raus und warf ihn mir hin. $240. So viel Geld hatte ich nicht mehr gesehen, seit ich 1980 die Exakta-Wette in Hollywood Park gewonnen hatte. Danke, Lady. Death. Sie stand auf und ging. So einen Hintern hatte ich noch nicht erlebt. Unvorstellbar. Jenseitig. Am nächsten Tag regnete es. Durch die Decke. Ich war 55 und besaß nicht einmal einen Topf, in dem ich das Regenwasser auffangen konnte. Da saß ich nun im Regen, sah meine Hände an und sagte mir, aus mir hätte ein großer Pianist oder sowas werden können. Aber was habe ich stattdessen mit meinen Händen gemacht? Mich am Sack gekratzt, Schecks ausgestellt, Schnürsenkel gebunden, Klosettspülungen betätigt und so weiter. Ich habe mit meinen Händen nichts angefangen. Und mit meinem Kopf auch nicht. Nick Belane? Hier, John Barton. Ja, Sie haben mich empfohlen, vielen Dank. Der Laden läuft hier nicht so gut. Ich habe Sie beobachtet. Sie werden es schaffen. Sie müssen nur dranbleiben. Freut mich zu hören. Was kann ich für Sie tun, Mr. Barton? Ich suche den Red Sparrow. Red Sparrow? Ein roter Spatz. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich möchte, dass Sie ihn für mich suchen. Irgendwelche Anhaltspunkte? Nein, aber ich weiß, dass er irgendwo da draußen ist. Er hat nicht zufällig einen richtigen Namen, oder? Ich meine sowas wie Henry oder Abner oder Céline? Nein, einfach Red Sparrow. Ich weiß, dass Sie ihn finden können. Ich verlasse mich auf Sie. Manche kommen hier rein mit einem Softice in der Hand und tropfen mir alle Bücher voll. Kannst du dir das vorstellen? Verschob mich damit, Red. Ich kann mir noch viel Schlimmeres vorstellen. Hast du ein signiertes Exemplar von Faulkner's As I Lay Dying? Klar. Kostenpunkt? $2,800. Muss ich mir noch überlegen. Ich bemerkte, dass noch jemand im Laden war. Er stand weiter hinten und blätterte in einem Buch. Ich hatte mal Fotos von einem gesehen, der genauso aussah. Ich ging langsam zu ihm nach hinten. Die haben alle dasselbe Problem. Nämlich? Sie kann nicht schreiben. Kein einziger von denen. Er stellte das Buch zurück. Dann stand er einfach da und sah wie Céline aus. Ist ja nicht zu fassen. Was denn? Ich hab gedacht, Sie sind tot. Das hab ich von Ihnen auch gedacht. Hey, jetzt aber raus hier. Wen von uns zweien meinst du? Den, der aussieht wie Céline. Raus hier. Warum denn? Ich merke es einem an, wenn er nichts kaufen will. Celine oder wer auch immer es war, ging zur Tür. Ich folgte ihm nach draußen. Hey, ich muss Sie was fragen. In diesem Augenblick kam ein Taxi vorbei. Celine winkte, das Taxi hielt an und er sprang rein. Es beschleunigte und fuhr Richtung Hollywood Boulevard. Celine hielt den Arm raus und zeigte mir den Finger. Dann war er verschwunden. Ich schlug Celine im Lexikon nach. 1894 bis 1961. Wir hatten 1993. Wenn er noch lebte, war er jetzt 99. Kein Wunder, dass Lady Death hinter ihm her war. Der Bursche in der Buchhandlung hatte nach Mitte 40 ausgesehen. Hatte er vielleicht eine Methode gefunden, wie man dem Altern ein Schnippchen schlägt? Man braucht sich ja nur die Filmstars anzusehen. Sie lassen sich Haut vom Hintern ins Gesicht verpflanzen. Die Haut am Hintern braucht am längsten, bis sie runzelt. Im reiferen Alter laufen sie dann alle mit Arschgesichtern rum. Würde Celine sowas machen? Wer möchte schon 99 werden? Herein. Ich bin Jack Bass und... Setzen Sie sich. Ich bin Jack Bass und... Ich weiß schon. Wie? Sie glauben, Ihre Frau treibt es mit einem anderen oder mit mehreren. Ja. Sie ist Mitte 20, schätze ich mal. Ich möchte, dass Sie es ihr nachweisen. Dann lasse ich mich scheiden. Wieso die Umstände, Bass? Reichen Sie doch gleich die Scheidung ein. Ich will beweisen können, dass Sie... Haben Sie ein Foto von Ihrer Frau? Hier. Donnerwetter. Sieht sie wirklich so aus? Da spannt mir ja sofort der Hosenlatz. Hey, werden Sie nicht anzüglich. Ich nehme den Auftrag an, Mr. Bass. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin Ihr Mann. Ich werde Sie festnageln. Barton hat sie mir empfohlen. Na, sehen Sie. Schönen Tag noch, Mr. Bass. Die Rennbahn hatte geschlossen und es sah nach Regen aus. Also ging ich zu Red in die Buchhandlung. Er war gerade damit beschäftigt, bei ein paar seltenen Erstausgaben die Preise raufzusetzen. Du kennst doch den Kerl, der aussieht wie Celine. Ach, der. Bist du hinter dem Vogel her? Ja. War er mal wieder da? Nichts, seit du hier warst. In dem Moment kam er rein, wie auf Stichwort. Celine. Er drückte sich an uns vorbei, ging an den Regalen entlang und nahm sich ein Buch heraus. Ich ging ihm nach und stellte mich neben ihn. Es war das signierte Exemplar von As I Lay Dying. Früher war das Leben der Autoren interessanter als ihre Bücher. Heutzutage ist beides uninteressant. Wohnen Sie hier in der Nähe? Möglich. Und Sie? Sie hatten mal einen französischen Akzent, nicht? Kann sein. Sie auch? Oh nein, nein. Sagen Sie, hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie jemand ähnlich sehen? Wir sehen alle jemandem ähnlich, nicht wahr? Er ließ mich stehen, ging hinaus und stieg in einen 89er Fiat. Und was stand direkt dahinter? Mein VW Käfer. Ich sprang rein und brauste hinter ihm her. Lady Death, dachte ich. Kannst du mal sehen, wie ich mich für dich ins Zeug lege? Bald waren wir auf dem Hollywood Freeway. Ich behielt Celine in Sichtkontakt und fühlte mich prima. Vor einem Haus in den Beverly Heights hielt er an und stieg aus. Er sah sich verstohlen um, ging den Weg rauf und klopfte. Es war ein großes Haus und ich hatte das Gefühl, dass ich die Adresse irgendwie kannte. Die Haustür wurde geöffnet und Celine ging rein. Ich kramte in meinen Papieren und verglich die Adresse mit der, die mir Jack Bass gegeben hatte. Tatsächlich, es war das Haus von Bass. Nicht zu fassen. Jetzt konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Celine enttarnen und Cindy festnageln. Ich beschloss, ihnen 10 Minuten Zeit zu lassen. Dann schnappte ich mir meine Videokamera, kickte die Fahrertür auf und ging zum Haus. Ich holte tief Luft. Das Schloss war kein Problem. Innerhalb von 45 Sekunden war ich drin. Ich ging durch den Flur. Hinter einer Tür hörte ich Stimmen. Du brauchst es. Ich ging dicht ran und lauschte. Du willst es auch. Ich weiß nicht recht. Was ist, wenn Jack dahinter kommt? Ach, der erfährt nichts davon. Jack kann schwer ausrasten. Er wird sich erfahren, komm. Tu dir was Gutes. Und du hast nichts davon? Doch, natürlich. Hier, komm, greif zu. Mach einen Anfang. Ich wartete noch ein paar Sekunden. Dann trat ich die Tür ein und stürzte mit laufender Kamera ins Zimmer. Oh, Scheiße. Sie saßen an einem Couchtisch und Cindy unterschrieb gerade einen Vordruck. Verdammt, was soll das? Kennst du den? Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber ich kenne ihn aus einer Buchhandlung, wo er dauernd dumme Fragen stellt. Ich rufe die Polizei. Moment, ich kann alles erklären. Ich rufe sofort die Polizei. Langsam, langsam. Ihr Mann hat mich beauftragt. Ich bin Detektiv. Beauftragt? Wozu? Ich soll sie am Arsch kriegen. Mich? Am Arsch kriegen? Ich wollte die Lady gerade eine Versicherungspolice unterschreiben lassen. Da platzen sie rein mit ihrer Kamera. Tut mir leid, es war ein Versehen. Ist mir furchtbar peinlich, ehrlich. Der Kerl spinnt. Er ist ein klinischer Fall. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen. Dieser Mensch ist wahnsinnig. Ich lass dann von mir hören. Am nächsten Morgen saß ich wieder in meinem Büro. Wie es schien, kam ich mit nichts voran. Ich musste nachdenken. Ich versuchte es. Da hatte ich plötzlich einen Geistesblitz. Natürlich, Celine hatte Cindy eine Versicherung verkauft, eine Lebensversicherung für ihren Mann. Jetzt wollten sie ihn unauffällig um die Ecke bringen. Sie steckten unter einer Decke. Ich hatte sie bei den Eiern. Naja, Celine hatte ich bei den Eiern und Cindy würde ich den Arsch an die Wand nageln. Jack Bass war in Lebensgefahr. Nach dem Essen fuhr ich nochmal zum Haus von Jack Bass. Auch diesmal war die Tür kein Problem. 47 Sekunden und ich war drin. Ich schlich durch den Flur und hörte Stimmen von oben. Langsam stieg ich die Treppe hoch. Eine Tür. Dahinter war offenbar das Schlafzimmer. Was hast denn du vor mit dem Ding? Einmal darfst du raten, Baby. Ich kann's kaum noch erwarten. Dich reite ich in die Hölle und wieder zurück, Baby. Ah ja? Du Luder! Es wurde still. Dann waren Geräusche zu hören. Keuchen, ein gedämpftes Klatschen, das Quietschen von Sprungfedern. Ich stellte den Aktenkoffer ab, schaltete die Kamera ein und stürmte durch die Tür. Jetzt habe ich dich am Arsch. Scheiße, was soll das? Der Typ sprang vom Bett. Ein grauenhafter Fettsack. Er drehte sich zu mir um. Heiliger Strohsack. Es war Jack Bass. Meine Güte, Jack Bass. Ich machte auf der Stelle Kehrt und rannte die Treppe hinunter. Unten warf ich mich in meinen VW und preschte mit quietschenden Reifen los. Aus den Augenwinkeln sah ich den splitternackten Jack Bass vor seiner Haustür stehen und mit einer Pistole herumfuchteln. Ich fuhr einen Schlingerkurs durch mehrere Seitenstraßen, kam auf den Harbor Freeway und reihte mich in den Verkehr ein. Ich fuhr nach Süden, ganz mechanisch, ohne zu wissen, wohin. Er kam rein, machte nicht viel her. Circa 1,40 mit einem nervösen Tick am linken Auge. Ich lehnte mich zurück, legte die Beine hoch, machte einen Zug aus meiner Zigarre und blies einen perfekten Rauchring. Mein Name ist Grovers. Hal Grovers. Ich brauche Ihre Hilfe. Die Polizei lacht mich aus. Um was geht's denn, Mr. Grovers? Eine Außerirdische ist hinter mir. Also, Mr. Grovers... Sehen Sie, Sie lachen mich auch aus. Woher wissen Sie, dass es eine Außerirdische ist? Ich habe gesehen, was sie alles kann. Zum Beispiel? Oben durch die Decke verschwinden und so Sachen. Grovers, trinken Sie gern mal einen? Klar, und Sie? Unbedingt. Dann erzählen Sie mal, Grovers, dieses Weib, diese Außerirdische... Sie sagt, sie heißt Jeannie Nito. Und weiter? Naja, sie ist eine heiße Nummer aus dem All. Warum wollen Sie eine heiße Nummer loswerden? Ich habe Angst vor ihr. Sie zwingt mir ihren Willen auf. Wie denn? Ich muss alles tun, was sie sagt. Also was wollen Sie von mir? Was soll ich machen mit dieser Außerirdischen namens Jeannie Nitro? Sie mir vom Hals schaffen. Ich bin kein Auftragskiller, Grovers. Wissen Sie, wo sie wohnt? Telefonnummer, Beruf, besondere Gewohnheiten? Das Letzte, ja. Nämlich? Sie taucht aus dem Nichts auf und verschwindet durch die Decke und sowas. Grover, Sie spinnen. Sie brauchen nicht mich, Sie brauchen einen Psychiater. Da war ich schon. Und was sagt er? Nichts. Aber er berechnet mir $175 die Stunde. Aha. Na, wer sich so viel abknöpfen lässt, der muss plemplem sein. In diesem Moment flog die Tür auf und rein kam dieses Weib. Ich kann euch sagen, es gibt Milliarden Weiber da draußen, ja? Aber manchmal leistet sich die Natur einen tollen Trick und schafft eine ganz besondere Frau, eine unglaubliche. Ich meine, man sieht hin und traut seinen Augen nicht. Alles an ihr ist vollkommen quecksilbrig, schlangengleich. Verdammt, es ist nicht zum Aushalten. Jeannie! Sie glitt durch den Raum, wie eine Stripperin auf Rollschuhen, blieb vor uns stehen. Die Wände wellten sich. Herr, was willst du bei diesem drittklassigen Schnüffler? Halt die Luft an, Zicke. Naja, Jeannie, ich habe ein kleines Problem. Und da habe ich gedacht, ich wende mich an jemanden, der mir helfen kann. Und was ist dein kleines Problem? Kann ich dir nicht verraten, Jeannie, Darling. Meine Lippen sind versiegelt. Herr, du hast kein Problem, solange du mich hast. Merk dir das. Und jetzt geh auf die Knie, Schätzchen. Sei ein guter Hund. Los, kriech her zu mir. Komm, komm, komm. Tun Sie es nicht, Herr. So ist's brav. Bist ein guter Hund. Jetzt leck mir die Schuhe. Grovers machte es tatsächlich. Er leckte und leckte. Jeannie sah mich an und grinste triumphierend. Mir platzte der Kragen. Ich ging auf sie los. Du verfluchtes Miststück. Bleib, wo du bist, Armleuchter. Sie schnippte mit den Fingern und ich konnte mich nicht mehr rühren. Komm, Herr. Steh auf. Wir verschwinden aus dieser blöden Bude. Ist gut, Dolly. Die Tür ging auf und wieder zu und weg waren sie. Ich war starr und steif. Das Luder hatte mich anscheinend mit einer Strahlenpistole gelähmt. Nach 10 Minuten spürte ich ein Prickeln am Körper. Nach weiteren 10 Minuten lockerte sich allmählich die Starre. Ich kam bis zum Schreibtisch, zog die Schublade auf und holte den Wodka raus, drehte den Schraubverschluss auf und nahm einen kräftigen Schluck. Am nächsten Morgen beschloss ich, einen neuen Anfang zu machen. Zielstrebig ging ich meinen Weg und freute mich auf eine Portion Shrimps und Fritten. Ich war voll drauf. Jeden Augenblick würde ich alles auf der Reihe haben. Da stand er plötzlich vor mir. Jack Bass! Sie habe ich gefressen, Mann. Vorsicht, Bass, ich habe den schwarzen Gürtel. Den werden Sie auch brauchen, wenn Sie noch mal in mein Schlafzimmer reinplatzen. Jack, ich habe nur einen Hintern gesehen, der rauf und runter ging. Dass Sie es waren, habe ich erst gemerkt, als Sie sich umgedreht haben. Außer, dass Sie meinen Arsch filmen. Haben Sie sonst noch was auf Lager? Ja, ich habe ein Indiz, Jack. Ein Indiz? Von was reden Sie da? Ich weiß, dass sie es mit einem Kerl hat. Zwielichtiger Typ, Franzose. Und was mit Franzosen ist, das wissen Sie ja. Nein, was ist denn mit denen? Na, wenn Sie es nicht wissen, kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Haben Sie sie miteinander erwischt? Noch nicht. Ich gehe Schritt für Schritt vor. Ich muss warten, bis er den Gong scheppern lässt. Hä? Ich muss die beiden auf frischer Tat ertappen. Sobald er den Gong scheppern lässt, ist alles geritzt. Immer diese Ausdrücke. Muss das sein? Die Welt ist kein Kindergarten, Jack. Ich muss sehen, wie ich einen Finger in die Ritze kriege. In die Ritze? Ich will sie am Arsch kriegen. Das soll ich doch, oder nicht? Es reicht, wenn Sie mir einen Beweis liefern. Ist schon so gut wie gegessen, Jack. Sie meinen, Sie sind nah dran? Ich kann es riechen, ich kann es schmecken. Wollen Sie nun, dass ich mit dem gottverdammten Fall weitermache, oder nicht? Schon gut, machen Sie weiter. Fein. Jetzt wäre da noch eine Kleinigkeit. Was denn noch? Ich brauche einen weiteren Vorschuss. Für einen Monat. Einen Monat? Ich dachte, Sie sind nah dran. Ich muss Ihnen eine Falle stellen, alles einfädeln, damit es auch hinhaut, wenn er den Gong scheppern lässt. Als ich am nächsten Tag nach Hollywood Park rauskam, wurde gerade das 4. Rennen angesagt. Ich brauchte dringend einen Erfolg. Keiner meiner Fälle war gelöst. Ich schlug die Racingform auf und sah, wie die Pferde des 4. Rennens auf die Bahn kamen. Es war ein warmer, angenehmer Tag. Alles hatte etwas Verträumtes. Reizender Tag, was? Verdammt, Celine, was machst du denn hier? Spionierst du mir nach? Dasselbe wollte ich dich fragen. Gibt auch sonst noch ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Geht mir auch so. Ich denke, wir sollten uns mal unterhalten. Ja, dann sag mir doch mal deinen Namen. Den richtigen meine ich. Etwas Hartes stupste mich in die Rippen. Unter seiner Jacke hatte er einen Revolver mit kurzem Lauf in der Hand. Die Fragen stelle ich. Hast du einen Waffenschein für das Ding? Der lässt mich beschatten. Lady Death. Lady Death. Willst du mich verscheißern? Ich verscheiße dich nicht, so nennt sie sich. Lady Death. Was will sie? Sie will wissen, ob du der richtige Celine bist. So. Auf wen tippst du im nächsten Rennen? Green Moon. Green Moon. Für den habe ich mich auch entschieden. Na fein, dann lass mich mal meine Wette platzieren. Bin gleich wieder da. Setz dich wieder hin oder ich puste dir die Eier weg. Also, ich will dieses Weib los sein. Außerdem will ich ihren richtigen Namen. Den Quatsch von wegen Lady Death schluck ich nicht. Ich will, dass du dich dahinter klemmst. Und zwar ab sofort. Hier ist meine Nummer. Ruf mich an, wenn du was weißt. Aber ich arbeite doch für sie. Wie kann ich da gleichzeitig für dich arbeiten? Ist dein Problem, Fettsack. Ich wusste, dass ich an einer großen Sache dran war. Aber ich wurde noch nicht schlau daraus. So vieles passte nicht zusammen. Gab es einen Gott? Und wo war der Red Sparrow? Ich hatte mir zu viel auf einmal vorgenommen. Schon morgens aufzustehen, das war doch, als würde man gegen die blanke Mauer des Universums anrennen. Als Philosoph sind Sie eine glatte Niete. Machen Sie sich keine Sorgen, ich komme schon damit zurecht. Und was tut sich in Sachen Celine? Da blicke ich inzwischen voll durch, Baby. Lass hören, Dicker. Ich möchte, dass Sie sich morgen Mittag um 2:30 in Musses Restaurant mit mir treffen. Na schön, aber wehe, Sie haben nichts. Ich würde jederzeit mein Leben darauf verwetten, Lady. Das haben Sie gerade. Ich schob das Telefon weg und starrte es eine Weile an. Dann griff ich nochmal zum Telefon und wählte Celines Nummer. Ja? Sir, Sie haben eine 2-Pfund-Schachtel Pralinen oder eine Reise mit mir nach Rom gewonnen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber kommen Sie mir ja nicht dumm. Nick Bilane. Dann nehme ich die Pralinen. Wir treffen uns morgen Mittag um 2:30 bei Mussos. Warum? Lass dich einfach blicken, Frenchie, und du bist deine Probleme los. Wenn die Rechnung auf dich geht, komme ich. Niemand sagte noch auf Wiedersehen. Nicht in dieser Welt. Ich beäugte eine Flasche Sake, die vor mir auf dem Tisch stand, und machte mich drüber her. Also, Bilane, warum bin ich hier? Ich werde dich mit Lady Death bekannt machen. Oh, der Tod ist also eine Lady, wie? Manchmal. In dem Moment kam sie rein. Lady Death, toll angezogen, mörderisch. Sie kurfte durchs Lokal und setzte sich zu uns. Na, dann, stell uns mal vor, Bilane. Und das Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin, wer ihr wirklich seid. Und du willst ein Schnüffler sein. Der Beste in L.A. Trotzdem habe ich keine Lust, hier für euch die Drinks zu bezahlen. Also schlage ich eine kleine Wette vor. Und wer verliert, zahlt die nächste Runde. Was für eine Wette? Ach, irgendetwas Einfaches. Zum Beispiel, aus wie vielen Ziffern unsere Führerscheinnummer besteht. Oh, finde ich doof. Ich sage 7. Bitte gut. Ich sage 8. Und ich sage 5. So, jetzt wollen wir mal sehen. Raus mit dem Führerschein. Ah, meiner hat 7. Verdammt, meiner auch. Meiner hat 8. Das kann nicht sein. Lass mal sehen. Es sind 7. Du hast den Buchstaben vor der Nummer mitgezählt. So geht's nicht. Da, hier, bitte. Ich gab den Führerschein an Lady Death weiter. Die Nummer hatte 7 Ziffern. Und dann stand noch etwas Interessantes da. Louis Ferdinand d'Estouches. Geburtsjahr 1894. Verdammt, er war es. Nicht zu fassen. Saß mit uns beim Mussos an einem Tisch. An einem Nachmittag an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Lady Death war restlos begeistert. Sie strahlte vor Freude und war noch schöner als zuvor. Gib meinen verdammten Führerschein wieder her. Aber sicher, großer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute nicht dein Tag ist. Heute ist mein Tag. Irgendwie komme ich mir gelingt vor. Ich glaube, ich hau ab. Ach komm, trink doch noch einen. Das Leben ist so kurz. Nee, scheiße. Ich verschwinde hier. Tja, der ist weg. Noch nicht ganz. Was ist das? Ich sprang auf und lief nach draußen. Mitten auf dem Hollywood Boulevard lag Celine und regte sich nicht mehr. Aus dem Oldsmobile, der ihn erwischt hatte, stieg ein dickes Weib und kreischte in höchsten Tönen. Celine lag sehr still. Ich wusste, dass er tot war. Am nächsten Morgen legte ich die Füße auf den Tisch und genoss eine gute Zigarre. Ich fand, dass ich ein voller Erfolg war. Ich hatte einen Fall gelöst. Zwei Klienten verloren, aber einen Fall gelöst. Ich zog die obere Schublade auf, holte die Wodkaflasche raus und genehmigte mir einen Schluck. Auf den Sieg. Der Sieger macht Geschichte und die Jungfrauen himmeln ihn an. Denk nur nicht, dass du mich los bist. Sag mal, Baby, können wir nicht einen Deal machen? Das hat's noch nie gegeben, Elaine. Wie wär's, wenn du mir einfach das Datum gibst? Wann du fällig bist? Wozu soll das gut sein? Damit ich mich drauf einstellen kann, Lady. Das sollten Menschen sowieso. Tun sie aber nicht, Lady. Sie vergessen es, sie ignorieren es. Nicht mein Problem, Dicker. Ich wollte dir mit diesem Anruf nur sagen, dass ich dich nicht vergessen habe. Vielen Dank, Lady. Damit hast du mir echt den Tag versüßt. Bis später. Ich nahm noch einen Zug aus meiner Wodkaflasche. Immer ruiniert dir jemand den Tag, wenn nicht das ganze Leben. Na, wie geht's, du besoffener Jammerlappen? Jeannie Nitro. Sie kam rüber zu meinem Schreibtisch, setzte sich drauf und ließ die Stöckelschuhe wippen. Sie sah wirklich fabelhaft aus. Um deine Frage zu beantworten, Jeannie, es geht mir ganz passabel. Ich will einen Deal mit dir machen, Elaine. Lieber höre ich mir eine Sonate von Scarlatti an. Wie lange hast du schon keine Frau mehr im Bett gehabt? Bietest du dich etwa an, Jeannie? Schon möglich. Und was muss ich dafür tun? Hör zu, Elaine. Ich bin vom Planeten Zoros. Wir leiden an Überbevölkerung. Wir werden uns die Erde klemmen. Na, warum kommt ihr da nicht einfach? Ihr seid von Menschen nicht zu unterscheiden. Da würde keinem was auffallen. Wir sehen nicht wirklich so aus, Elaine. Was du siehst, ist eine Täuschung. Aha. Und wie seht ihr wirklich aus? So. Es gab einen roten Lichtblitz. Und dann sah ich auf meiner Schreibtischplatte dieses Ding. Es sah aus wie eine Schlange, von durchschnittlicher Länge. Aber es hatte Borsten und in der Mitte einen runden, feuchten Klump mit einem Auge. Sah wahrhaft grässlich aus, das Ding. Ich packte das Telefon, hob es hoch und knallte es runter. Daneben. Das Ding war über den Rand geglitten und schlängelte sich jetzt über den Teppichboden. Ich sprang auf, stürzte ihm nach und wollte es zertreten. Du hast versucht, mich umzubringen. Bist du wahnsinnig? Ja, schon gut, Baby. Bin nur ein bisschen durchgedreht. Entschuldige. Also, hör zu. Ich gehöre zu einer Vorhut, die Erde für unsere überschüssige Bevölkerung erkunden soll. Dazu ist es vernünftig, ein paar von euch Menschen für unsere Sache einzuspannen. Dich zum Beispiel. Und Grovers? Oder welche Rolle hat der? Gar keine. Wir sind nur bei ihm gelandet. Ich habe mich ein bisschen für ihn erwärmt, ein kleiner Zeitvertreib. Und ich? Bist du auf mich auch scharf, Baby? Sie kam ganz nah ran. Ihr Körper drückte sich an meinen. Unsere Lippen fanden sich. Ihre Zunge glitt in meinen Mund. Sie war heiß und kringelte sich wie eine Schlange. Nein. Tut mir leid, ich kann nicht. Was ist denn, Elaine? Fühlst du dich zu alt? Nein, das ist es nicht, Baby. Was denn? Ich will dich nicht kränken. Sag schon, Elaine. Naja, es könnte ja sein, dass du dich wieder in dieses hässliche Ding verwandelst, mit dem Klump in der Mitte und dem einen Auge. Du mistiger Fettsack! Zorianer sind schön. Hab ja gewusst, dass du es nicht verstehen wirst. Tja. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, Baby. Du wirst mir helfen, Elaine. Und wenn nicht? Bist du tot. Herrgott, er ist Lady Death, jetzt du, ihr Weiber mit euren Todesdrohungen. Na, vielleicht habe ich da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich griff in die Schublade und holte die Luger raus. Ich entsicherte die Knarre und richtete sie auf sie. Ich werde dich rauf bis nach Zoros posten, Baby. Na los, drück ab. Was? Ich habe gesagt, drück ab, Elaine. Ich spürte, wie mir der Schweiß ausbrach. Denkst du vielleicht, ich tu's nicht? Verdammt, drück ab, du Fettsack! Sweetheart, sei so gut und geh freiwillig zurück nach Zoros, ja? Nein! Ich drückte ab. Der Rückschlag riss mir fast die Waffe aus der Hand. Ginny stand da und lächelte mich an. Bei näherem Hinsehen entdeckte ich etwas in ihrem Mund. Die Kugel. Sie hatte sie zwischen den Zähnen. Sie kam an den Schreibtisch und spuckte die Kugel in den Aschenbecher. Baby, mit dem Trick könnten wir eine Menge Geld machen. Wir könnten uns zusammentun, wir könnten reich sein. Überleg doch mal. Also, Belaine, ob du willst oder nicht, du bist auserwählt. Du wirst für unsere Sache arbeiten. Ich werde dich von Fall zu Fall kontaktieren und dir deine Anweisungen geben. Bestattungsinstitut Silverhaven? Hallo? Oh je, Sie machen ja einen Leichenrum, Grovers. Mr. Belaine, was gibt's? Sagen Sie, Herr, warum machen Sie sowas? Was meinen Sie? Das mit den Toten, warum? Ist mein Beruf. Von irgendwas muss man ja leben. Aber von Leichen? Finde ich irgendwie abartig. Mr. Belaine, was wollen Sie? Der Fall Ginny Nitro ist erledigt. Die macht Ihnen keinen Kummer mehr. Ich schicke Ihnen dann die Abschlussrechnung. Die Abschlussrechnung? Ich habe Ihnen doch gerade erst einen Vorschuss... Grovers, ich habe Ihnen diese außerirdische Braut vom Hals geschafft. Also werden Sie jetzt auch zahlen, wenn Sie nicht in einem von Ihren Fichtensärgen landen wollen. Oder haben Sie lieber Nussbaum? Wahrscheinlich sollte ich Ihnen dankbar sein. Nicht nur wahrscheinlich. Es ging voran. Natürlich, Ginny Nitro war jetzt mein Problem. Ich war mein eigener Klient, aber Celine und Grovers waren abgehakt. Ich fühlte mich allmählich wie ein richtiger Profi. Jetzt musste ich nur noch den Red Sparrow-Ding festmachen und Cindy drankriegen. Es war Abend. Etwa 8 Uhr. Ich parkte am Straßenrand 50 Meter von Jacks Haus entfernt, in dessen Einfahrt Cindys roter Mercedes stand. Mein sechster Sinn sagte mir, dass ich diesmal richtig lag. In diesem Augenblick kam Cindy aus dem Haus. Sie ging zu ihrem Wagen und stieg ein. Baby, Baby, jetzt krieg ich dich. Sie fuhr in nördlicher Richtung und bog schließlich in die Einfahrt eines Motels ein. Honey Dunes, reizend. Sie stieg aus, ging dem Pfad rauf und klopfte an die Tür. Ein Typ machte auf. Der Typ stand im Licht, sodass ich ihn unter die Lupe nehmen konnte. Er sah gut aus, ich meine nicht für mich, aber ganz bestimmt für sie. Er war jung, hatte ein glattes, ausdrucksloses Gesicht und die Haare hinten zu einem kleinen Ringelschwanz geflochten. Man kennt ja die Sorte. Richtiges Arschloch. Sie umarmten sich und es gab Küsschen. Dann ging sie rein und die Tür fiel ins Schloss. Ich griff mir die Videokamera und pirschte mich ran. Zu sehen war nichts. Die Rollos waren runtergelassen. Dafür aber war das Fenster nur angelehnt. Ich hörte Cindy lachen. Nicht so schnell, Billy. Ich möchte erst noch ein bisschen reden. Komm her. In 0,nichts war ich im Zimmer und rauschte mit laufender Kamera auf die beiden zu. Billy rammelte drauf los wie 10 Karnickel. Als er mich bemerkte, sprang er mit einem Satz aus dem Bett. Oh, verdammt, was soll denn dieser Scheiß? Er ist ein Schnüffler, Billy. Er spinnt total. Er hat Jack und mich auch schon beim Ficken gefilmt. Der ist echt blam-blam, Billy. Du hältst die Luft an, Cindy. Endlich hab ich dich am Arsch. Hey, glaubst du vielleicht, ich lass dich hier noch lebend raus? Na klar, Billy Boy. Ich werde hier rauslatschen, wie ich reingekommen bin. Gar kein Problem. Sagt wer? Sagt mein Freund hier. Ich zog die Luge aus dem Schulterhalfter. Und du glaubst, das mickrige Ding da kann mich stoppen? Ich hab schon 3 Männer umgenietet, da kommt's auf den 4. auch nicht mehr an. Dann mach's doch, du Arsch. Noch einen Schritt und es ist aus mit dir, Billy. Er machte den Schritt. Ich drückte ab. Er stand da, als wäre nichts. Griff nach seinem Bauchnabel und zog die Kugel raus. Kein Blut war zu sehen. Nicht mal eine Schramme. Kugeln Sie mir, Schnurz. Und du auch. Okay, Billy. Lass uns drüber reden. Du kannst die Kamera haben. Ich ziehe mich aus dem Geschäft zurück. Du siehst mich nie wieder. Das weiß ich, weil ich dich nämlich abmurkse. Mach ihn alle, den schmierigen Drecksack. Billy. Billy, lass uns doch keinen Krach kriegen wegen einem dicken Hinter, den schon die halbe Stadt gefüllt hat. Die Kugel. Das habe ich doch schon irgendwo mal gesehen. Ich habe dich durchschaut, Billy. Ach nee. Dann lass mal hören. Du bist ein Außerirdischer. Habe ich dir nicht gesagt, dass der Kerl spinnt? Cindy, der Typ ist nichts als ein Schlangenvieh mit Borste und einem großen Auge. Das, was du jetzt siehst, ist bloß eine Tarnung. Willst du dem Spinner vielleicht glauben? Natürlich nicht, Billy. Los, gib ihm den Rest. Ist recht, Baby. Und plötzlich stand Ginny Nitro da. Ginny, ich... Halt die Klappe, du Saftsack. Verdammt! Was geht hier vor? Du Saftsack, ich hab doch gesagt, mit den Menschen wird nicht fraternisiert. Jenny, ich kann nichts dafür. Ich war in der Bar und da ist diese heiße Nummer reingekommen. Deine Anweisung hieß kein Sex mit Erdlingen. Jenny, du weißt doch, dass du für mich die Einzige bist. Es ist bloß so, du warst dauernd beschäftigt und... Du bist erledigt, Billy. Nein. Jenny! Nein! Billy verwandelte sich in eine Schlange mit Borsten und einem glibbrigen Auge und schlängelte sich mit Karacho über den Fußboden. Ein weiterer Lichtblitz und Billy, der Außerirdische, war nicht mehr. Ich kann's nicht fassen! Ja, ich weiß. Und vergiss nicht, Billane. Du bist auserwählt. Ja. Wie könnte ich das vergessen? Jack, wollen Sie sich immer noch von Cindy scheiden lassen? Ich weiß nicht. Haben Sie denn jetzt was Handfestes? Ich will es mal so sagen. Die zwei Herren, mit denen sie Umgang hatte, sind tot. Sie bringen Leute um? Jack, die Jungs sind weg vom Fenster und Cindy wird keinen Umgang mehr mit Ihnen haben. Was wollen Sie mehr? Umgang? Was soll denn das wieder heißen? Jack, bitte, ja. Der eine war Franzose und der andere ein Außerirdischer. Ein Außerirdischer? Seien Sie doch froh. Ist fast so, als wäre es nicht passiert. Es war 3 Uhr nachmittags. Ich entschied mich für die nächste Bar und bestellte einen Scotch mit Wasser. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sie hereinkam. Eine alte Bekannte. Sie setzte sich auf den Hocker rechts neben mir. Tag, du Clown. Spendierst du mir einen? Klar, Baby. 2 Scotch mit Wasser. Was hast du so gemacht, Dicker? Fälle gelöst, wie üblich. Du weißt doch, ich bin der beste Schnüffler in L.A. Werd nicht übermütig, Dicker, sonst knipse ich dich aus wie eine Glühbirne. Entschuldige, Baby, meine Nerven. Na dann. Auf ein langes Leben. Ja, auf ein langes Leben. Wir saßen etwa eine halbe Stunde, als nochmal eine Frau reinkam. Sie setzte sich auf einen Hocker links von mir. Jetzt hatte ich Trabel auf beiden Seiten. Ich war geliefert. Die Frau war Ginny Nitro. Niki, ich muss mit dir reden. Wer ist das Luder neben dir? Würdest du nie raten. Nick, wer ist die Zicke doch? Da saß ich gewissermaßen zwischen All und Tod. In Gestalt von 2 Frauen. Blieb mir noch eine Chance. Warum konnte ich nicht einfach irgendein Kerl sein, der ein Baseballspiel ansah und mitfieberte? Oder eine Fliege, die selig über einen Handrücken krabbelte? Warum nicht ein Hahn, der Körner pickte auf einem Hühnerhof? Warum das hier? Billane, ich muss mit dir reden. John Lady, ich hoffe, du bist nicht sauer. Dicker, warum sollte ich sauer sein? Ich bin doch nicht in dich verknallt. Aber ich habe den Eindruck, du hängst dauernd bei mir rum. Na gut, ich lasse dich jetzt eine Weile mit deiner Freundin allein. Aber nur eine Weile. Wir zwei haben noch was offen. Wir sehen uns noch. Lady, daran zweifle ich keinen Augenblick. Sie trank aus, rutschte vom Barhocker und ging zur Tür. Ihre Schönheit war erschütternd. Dann war sie fort. Nick, ich muss weg. Ach, das macht doch nichts. Aber trink erst noch einen für unterwegs. Nein, ich wollte sagen, dass ich mit meinen Leuten wieder weg muss. Es ist einfach zu grässlich. Wir wollen eure Erde nicht kolonialisieren. Was ist zu grässlich? Die Erde. Smog, Mord, verpestete Luft, verpestetes Wasser, vergiftetes Essen, der Hass, die Hoffnungslosigkeit, alles. Es ist so traurig. Kein Wunder, dass ihr alle so viel trinkt. Ja, und vergisst die atomaren Arsenale nicht. Ihr habt euch wirklich tief reingeritten, wie es scheint. Kann sein, dass wir schon in 2 Tagen futsch sind. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie bist du mir ans Herz gewachsen. Ginny, heul doch nicht. Du wirst mir fehlen, Billane. Herrgott, Ginny. Tschüss, Dicker. Ich fuhr nach Hause und machte eine Flasche Scotch auf. Irgendwie fühlte ich mich geistig und körperlich abgeschlafft. Ich wollte raus aus dem Affenzirkus. In den Ruhestand. während ein das offene Grab angrinste. Einsam, deprimiert, Kopf hoch. Rufen Sie eine unserer wunderschönen Ladies an. Sie möchten gern mit Ihnen reden. Mastercard oder Visa. Sprechen Sie mit Kitty, Francie oder Bianca. Telefon 800 435 8745. Sie zeigten die Girls. Kitty sah am besten aus. Ich trank einen Schluck Scotch und wählte die Nummer. Ja? Kitty, bitte. Master oder Visa? Visa. Geben Sie mir die Nummer und das Verfallsdatum. Was wird mir Kitty denn so alles sagen? Es wird Ihnen gefallen. Woher wollen Sie das wissen? Hören Sie, Mann. Wollen Sie mit Kitty reden oder nicht? Schon gut, schon gut. Moment mal, ich gab ihm alles durch. Dann hörte ich eine Stimme. Tag, Baby, hier ist Kitty. Hallo, Kitty, ich bin Nick. Oh, klingst du sexy? Ich werde schon ein bisschen erregt. Ach was, meine Stimme ist nicht sexy. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich bin ganz nah bei dir. Als würde ich auf deinem Schoß sitzen und dich anschauen mit meinen großen blauen Augen. Du beugst dich runter, als ob du mich küssen willst. Das ist doch Quatsch, Kitty. Ich sitze hier allein und trinke einen Scotch und der Fernseher läuft. Pass auf, Nick. Ein bisschen Fantasie musst du schon reinbringen. Lass dich gehen und du wirst überrascht sein, dass wir alles miteinander machen können. Findest du meine Stimme nicht gut? Findest du sie nicht ein bisschen sexy? Ein bisschen ja, aber nicht viel. Du hörst dich an, als wärst du erkältet. Hast du Schnupfen? Nick, Nick, Nick, mein lieber Junge. Ich bin viel zu heiß, um eine Erkältung zu kriegen. Aha, du klingst jedenfalls erkältet oder rauchst du zu viel? Ich rauche nur eins, Nick. Und was ist das? Kannst du es nicht erraten? Nee. Schau mal an dir runter, Nick. Was siehst du? Ein Glas Scotch, das Telefon. Was noch, Nicky? Meine Schuhe. Und was ist das für ein großes Ding, das da vorne von dir wegsteht? Ach, das ist mein Bauch. Nick, du bist ja so ungezogen. Ich hätte große Lust, darüber zu kommen und dir den Hintern zu versohlen. Oder vielleicht lasse ich mich von dir versohlen. Was? Pitschi Patschi, Nick. Kitty? Ja? Bleibst du mal einen Moment dran, ich muss aufs Klo. Oh, Nick, ich weiß, was du vorhast. Aber dazu brauchst du doch nicht aufs Klo. Das kannst du doch am Telefon machen und mit mir reden. Nee, kann ich nicht, Kitty. Ich muss pinkeln. Nick, unser Gespräch ist beendet. Ich ging pinkeln. Naja, es war eine lausige Unterhaltung gewesen. Am nächsten Tag im Büro fühlte ich mich ausgesprochen unzufrieden. Ehrlich gesagt, ich fand alles beschissen. Fühlte mich wie eine verhutzelte Steckrübe. Ich brauchte Urlaub. Ich brauchte 5 Frauen und mein Auto brauchte einen Ölwechsel. Außerdem war da noch die Sache mit dem Red Sparrow. Ich kam einfach nicht voran. Die Tür ist offen, Menschenskind. Die Tür flog auf. Ein gewaltiger Gorilla schob sich herein. Er steckte in einem hellrosa Anzug. Und hatte noch 2 kleinere Gorillas dabei. Ich bot ihm einen Sessel an. Er pflanzte sich drauf und füllte ihn komplett aus. Ich bin Sanderson, Harry Sanderson. Und das sind meine Jungs. Ihre Söhne? Meine Jungs. Jungs. Aha. Also, Billane, wir hören, dass Sie den Red Sparrow suchen. So, und von wem hören Sie das? Das ist vertraulich. Alles klar. $10,000 und wir liefern Ihnen den Red Sparrow. Ich habe keine 10. Wir besorgen Ihnen einen Kreditgeber und bequeme Konditionen. Nur 15% Zinsen im Monat. Aber ich habe keine Sicherheiten. Oh doch. Nämlich? Ihr Leben. Und das reicht. Na schön, her mit dem Kreditgeber. Der Kreditgeber ist Acme Executioners. Das sind wir selber. Sie? Ja, Billane, wir geben es Ihnen und Sie geben es gleich wieder her. Dann zahlen Sie jeden Monat 15% von 10 Riesen, bis alles abgestottert ist. Sie brauchen nur dieses Blatt Papier unterschreiben. Und dafür kriege ich? Dafür kriegen Sie den Red Sparrow. Was gibt mir denn die Sicherheit, dass Sie den Red Sparrow auch wirklich liefern? Oh, da müssen Sie uns schon vertrauen. Dann leck mich mal. Was? Ich habe gesagt, du kannst mich mal. Was ist los, Billane? Drehst du langsam durch? Ja, genau, so ist es. Moment mal. Sanderson und seine Affen steckten die Köpfe zusammen. Ich hörte sie flüstern und labern. Dann löste sich das Knäuel wieder. Das ist aber deine letzte Chance, Punk. Ah, ich höre. Wir haben beschlossen, dass du den Vogel für 5 Riesen kriegst. 3. 4, unser letztes Angebot. Wo ist der Kaufvertrag? Hab ich dabei. So, unterschreiben bitte. Besten Dank, Mr. Villain. Wir haben Ihnen hier mit 4.000 geliehen, mit 15% Zinsen im Monat. Das sind $600. Wir wollen sicher gehen, dass Sie alles richtig verstehen, ehe wir kassieren kommen. Und wenn ich die Knete nicht hab? Wir kommen immer zu unserem Geld, Mr. Villain, egal wie. Wenn es mit einer Methode nicht klappt, nehmen wir eine andere. Unser Ruf ist überall anerkannt. Nichts und niemand darf diesen Ruf schädigen. Ich möchte, dass Ihnen das restlos klar ist. Ich glaube, ich hab's kapiert. Schön. Ihre erste Zahlung ist in 25 Tagen fällig. Sie sind hiermit instruiert. Schönen Tag noch. Hey, was ist mit dem Red Sparrow? Ach so. Ja, ach so. Wir treffen uns morgen Nachmittag um 2 am Grand Central Market. Wo denn da? Das Ding ist groß. Beim Metzger, vor den Schweinsköpfen. Da finden wir dich schon. Schweinsköpfe? Genau. Bis dann. Es war 2 Uhr nachmittags und ich stand im Grand Central Market beim Metzger vor den Schweinsköpfen. Die leeren Augenhöhlen sahen mich an. Ich paffte an meine Zigarre und starrte zurück. Es gab so vieles, was einen Menschen traurig stimmen konnte. Ich hatte das ungute Gefühl, dass man mich reingelegt hatte. Nach einer Stunde ging ich zum Auto zurück und als ich einstieg, sah ich einen abgedeckten Käfig auf meinem Beifahrersitz stehen. Ich vergewisserte mich, dass alle Fenster zu waren und zog das Tuch herunter. Ein Vogel saß darin. Ein roter. Ich sah ihn mir näher an. Es war kein Spatz. Es war ein rot gefärbter Kanarienvogel. Sie hätten einen Spatz rot färben können, aber nein, sie mussten einen gottverdammten Kanarienvogel nehmen, den ich nicht einmal fliegen lassen konnte. Er wäre da draußen verhungert. Ich warf den Motor an und fuhr los. Schaffte sämtliche Ampeln und erreichte schließlich den Freeway. Die Käfigtür war aufgegangen und der Vogel flatterte aufgeregt durchs Wageninnere. Der rote Kanarienvogel. Dann spürte ich etwas. Der Vogel hatte sich auf meinen Kopf gesetzt und dann ließ er was fallen. Ich spürte es nass und warm auf der Kopfhaut. Kein besonders guter Tag, nein. Das war kein guter Tag für mich gewesen. Man macht sich keine Vorstellung davon, wie schnell 25 Tage vergehen, wenn man nicht will, dass sie vergehen. Ich saß im Büro, als die Tür aufging und ein schmächtiger Kerl erschien, ganz in Schwarz. Schwarze Schuhe, schwarzer Anzug, schwarzes Hemd. Nur seine Krawatte war grün, limonengrün. Hinter ihm dräuten seine Gorillas, nur dass Gorillas mehr Hirn haben. Johnny Temple von Acme Executioners. Wir kommen kassieren. Ich hab das Geld nicht, Johnny. Sie haben die 600 nicht? Ich hab nicht mal 60. Dann müssen wir ein Exempel statuieren. Was? Ihr wollt mich zusammenschlagen wegen mickrigen $600? Nicht zusammenschlagen, Villain. Erledigen. Also jetzt mal langsam, Johnny. Ihr wollt mich erledigen wegen $600 für ein Darlehen, das ich nie zu sehen gekriegt habe. Das purer Nepp war, weil ihr den Red Sparrow nie geliefert habt. Tut mir leid, Villain. Aber Geschäft ist Geschäft. Und bei Geschäften kommt es nur auf den Profit an. Ja, schon kapiert. Aber wir reden hier von meinem Leben. Verstehen Sie? Es ist nicht so, als käme es darauf nicht an. Langsam zog ich die Schublade meines Schreibtischs auf. Meine Luger lag oben auf. Bildschön, wie ein weiblicher Akt. Halt! Her mit der Knarre. Er nahm meine Luger an sich und bohrte mir eine Kaliber 32 ins Ohr. Für einen Fettsack bist du ziemlich schnell. Yeah. Also, Villain, dann machen wir jetzt mal eine kleine Spritztour. Ich stand auf und die zwei Affen nahmen mich zwischen sich. Temple ging hinter uns. Ich überlegte, ob ich schreien sollte. Hey, die Typen wollen mich umlegen. Aber ich hatte Angst, dass sie es dann gleich an Ort und Stelle tun würden. Also ging ich mit. Es war ein herrlicher Tag. Im Auto saßen die beiden Affen links und rechts neben mir auf dem Rücksitz. Das ist doch alles ein schlechter, sinnloser Traum. Das ist kein Traum, Bilaine. Wo bringt ihr mich hin? Griffith Park. Zu einem kleinen Picknick. Auf einem von den abgelegenen Pfaden. Ganz isoliert und privat. Ich konnte es immer noch nicht fassen. Vielleicht würde es doch nicht passieren. Vielleicht sagten sie mir im letzten Moment, dass alles nur ein Scherz gewesen war. Dass sie mir nur eine Lektion erteilen wollten. Schließlich waren wir da. Einer der Affen zerrte mich seitwärts aus dem Wagen. Hört mal, Jungs, das reicht jetzt. Sagt mir, dass es bloß ein Witz war und dann gehen wir alle irgendwo was trinken. Es ist kein Witz, Bilaine. Sie sind fällig. Wegen $600. Ich kann nicht glauben, dass es auf der Welt so zugeht. Tut es aber. Wir haben es Ihnen gesagt. Das sieht nach einer guten Stelle aus. Drehen Sie sich um, Bilaine. Vor meinen Augen erschien etwas und nahm Gestalt an. Es war rot. Aber ein Rot, wie ich es noch nie gesehen hatte. Das war er also. Der Red Sparrow. Gigantisch. Strahlend. Schön. Nie hatte es einen gegeben, der so groß war, so real. So prachtvoll. Er stand vor mir. Und plötzlich erschien neben ihm noch was. Lady Death. Die hatte auch nie schöner ausgesehen. Bilaine? Du hast dich ja übel aufs Kreuz legen lassen. Lady, ich kann nicht mehr viel reden. Sag schnell, was da war. Dein John Barton ist ein schlauer Mensch. Er wusste, dass der Red Sparrow wirklich existiert und irgendwo sein muss. Und dass du ihn finden wirst. Ja, jetzt hast du ihn ja gefunden. Ach, Lady. Die anderen waren nur Betrüger, die dich reinlegen und ausnehmen wollten. Du gehörst mit Musso's Restaurant zum letzten Rest des alten Hollywood. Des unverfälschten Hollywood. Da kam ihnen der Gedanke, dass du steinreich sein könntest. Und was jetzt, Lady? Ich überlasse dich dem Red Sparrow. Da bist du gut aufgehoben. Wiedersehen, Bilaine. Es hat Spaß gemacht. Ja. Ich war allein mit dem gigantischen, strahlenden Vogel, der langsam seinen Schnabel öffnete. Eine riesige Leere tat sich vor meinen Augen auf. Und darin bildete sich ein ungeheurer gelber Strudel, dynamischer als die Sonne. Unvorstellbar. Nein. Das kann nicht wahr sein. Der Schnabel war jetzt weit offen. Der Kopf des Vogels kam auf mich herunter und das lodernde, gleißende Gelb rauschte über mich weg und hüllte mich ein. Wir brachten Ausgeträumt, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Charles Bukowski in der Funkbearbeitung von Regina Arem, aus dem Amerikanischen übersetzt von Karl Weißner. Unter der Regie von Stefan Hilsbecher sprachen Otto Sander als Nick Bilaine und Donata Höffer, Bertolt Tötzke, Heinrich Giskes, Dominik Horwitz, Elmar Roloff, Yvonne Devrient, Angelika Bartsch, Klaus Herm und andere. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1997.